In der nun folgenden Sendung Herzhafte Mahlzeit berichten Peter Hertel und Alfred Paffenholz über einen Abend in einer Gruppe, die sich zusammenfand, um asiatisch zu kochen. Aber es geht um mehr als nur um ein kulinarisches Erlebnis. Wir behaupten immer, dass unser Kochbuch ein meditativ-politisches Kochbuch ist. Meditativ in dem Sinn, dass man wieder genießen kann, dass man Dinge andächtig behandelt, dass man sich selber auch andächtig behandelt und sich selber auch liebt, was man so hier in diesen Ländern eigentlich nicht tun darf. Und zu gleicher Zeit ist das auch eine Aktion der Sympathie für fremde Völker, von denen wir immer denken, die hätten so komische Gerüche und das Essen wäre so komisch. Und wir entdecken jetzt, dass das ganz weise Leute sind. Hätten Sie gedacht, dass dieser Mann, der das Kochbuch Herzhafte Mahlzeit herausgebracht hat, ein katholischer Priester ist? Wir hatten die Broschüre über die asiatische Küche von der Aktion Dritte Welthandel erhalten und waren doch sehr überrascht, als wir auf der Rückseite dieses Kochbuches für gastfreundliche Menschen folgende Einzelheiten über die Autoren lasen. Harry Haas, Niederländer, katholischer Priester, regelmäßig für längere Zeit in Asien, studierte Theologie, Missiologie, asiatische Sprachen und Philosophie, veröffentlichte über Entwicklungspolitik, Liturgie, Meditation, Dritte Welthandel. Eileen Kandapa, geboren in Colombo, Ceylon, ausgebildete Sekretärin, arbeitete in einer Bank in London, hat die britische Staatsbürgerschaft, seit 1963 Mitarbeiterin von Harry Haas, bis 1967 in Bonn, Mitglied der anglikanischen Kirche, talentierte Briefschreiberin und leidenschaftliche Reisende, führt ein offenes Haus. Das war interessant genug, um sich das Buch anzusehen. Die beiden Autoren schreiben: Dieses Kochbuch ist aus unserer entwicklungspolitischen Bildungsarbeit entstanden. Wir betreiben sie freischaffend und grenzenlos. Unsere Wohnung in Heerleen, Niederlande, unweit der deutschen Grenze bei Aachen, liegt im 9. Stock eines fantasielos gebauten und ziemlich heruntergekommenen Hochhauses. Eine Vietnamesin hat ihr den Namen »gemütliches Flugzeug« gegeben, weil die Aussicht auf beiden Seiten so schön war und sie sich so daheim fühlte. Sie hatte für uns alle gekocht und wir saßen am Boden und aßen mit Stäbchen. Wir arbeiten vorzugsweise mit der schweigenden Mehrheit, das heißt in der Praxis mit Hausfrauen, Lehrlingen, Jungarbeitern. Unser Anliegen ist es, ihnen ein Erlebnis zu vermitteln aus dem Teil der Welt, wo wir genauso oder mehr noch zu Hause sind wie in Europa, nämlich Asien. Lebensweisheit, praktische Vernunft, Lebensfreunde sind hier, nach unserer Erfahrung, mehr angesiedelt in dieser schweigenden Mehrheit als in den Herrschaftsschichten. Wenn auch in Asien manche Äußerung dessen im ersten Augenblick fremdartig erscheint, so tritt die Wiedererkennung einer typisch menschlichen Art des Lebens sofort ans Licht, wenn Gegensätze und Parallelen herausgestellt werden können. Das Buch enthält aber auch Kochbriefe und Rezepte, zum Beispiel dieses. Grünes Bananengemüse für 6 Personen. 1 Pfund grüne Bananen, eine Zwiebel, eine grüne Peperoni, 1 Teelöffel getrocknete Krabben, 1 halbe Tasse Milch, Margarine zum Braten, Salz zum Abschmecken, Safran, einige Curry oder Lorbeerblätter, Wasser. Die geschälten Bananen legt man in eine Schale Wasser mit Safranpulver und Salz, um ein Anlaufen zu vermeiden. Die feingeschnittenen Zwiebel wird zusammen mit den Curry- oder Lorbeerblättern und den getrockneten Krabben angedünstet. Wenn die Zwiebeln braun sind, gibt man die Bananen sowie genügend Wasser zum Kochen hinzu. Nachdem die Bananen gar sind, lässt man alles zusammen unter Hinzufügen der Milch noch etwa 10 Minuten langsam kochen, mit Salz abschmecken. Am Schluss dieses Kochbuches heißt es: Wir haben oft mit Gruppen von 15 bis 75 Personen gemeinsam gekocht. Wir suchen dann immer solche Rezepte aus, bei denen viel geschnitten werden muss, die aber an sich ziemlich wenig Arbeit verlangen. Das Ganze dauert nicht länger als 1,5 Stunden. Das brachte uns auf die Idee, Harry Haas anzurufen und zu fragen, ob wir an einem solchen Gruppenkochen teilnehmen könnten. Natürlich, sagte er sofort, kommen Sie nach Hagen in Westfalen. Da findet das nächste Gruppenkochen statt. Es war an einem Abend kurz nach 8 Uhr. Im Saal einer Kirchengemeinde hatten sich 40 Personen eingefunden. Zunächst ging es in die Küche. Da wurde der Reis zum Kochen angesetzt. Öl in die Pfanne. Und das Öl wird geheizt. Und praktisch wird der Reis dadurch etwas angebraten. Dann tut sie den Reis rein, und zwar eine Tasse für zwei Personen. Und jetzt rührt sie den Reis die ganze Zeit rum, bis der Reis richtig heiß ist. Der wird also ein ganz wenig angebraten. Und dann kommt heißes, wenn möglich kochendes Wasser drauf. Das steht schon fertig. Und zwar zwei Tassen Wasser zu einer Tasse Reis. Also eine Tasse Reis pro zwei Personen, zwei heiße Tassen Wasser zu einer Tasse Reis. Müssen wir kurz warten, bis das warm ist. Und das tut man dann mit dem Finger, kann man das fühlen. Wenn man sich den Finger verbrennt, ist es zu heiß. Ja. Jetzt kommt das Wasser dazu und dann wird gewartet, bis das Ganze kocht. Und wenn das kocht, dann geht der Deckel drauf. Und dann bleibt das Ganze auf einem mittleren Feuer 20 Minuten stehen. Anschließend gehen alle in den Saal, wo später gegessen werden soll. Da beginnt nun die Schneidearbeit. Unterdessen fragen wir Köchinnen und Köche, was erwarten sie sich eigentlich von diesem Abend? Erstmal, dass es Spaß macht, dass man neue Gerichte kennenlernt und dass man auch ein bisschen vielleicht einfacher kocht, als wir es so bei uns gewohnt sind in Deutschland. Möchten Sie für sich und Ihre Familie so etwas wie einen neuen Lebensstil versuchen? Wir überlegen uns dazu etwas. Ja. Was Sie jetzt machen ist was? Sie schneiden Gurken. Gurken in kleine Stücken. Und was daraus wird, wissen Sie noch nicht? Nee, noch nicht. Das ist mir überraschend. Aber Sie ahnen, dass was Gutes daraus wird? Das auf jeden Fall, ja. Ich frage mich, ob das Ganze nun so viel einfacher ist, wenn ich sehe, was hier so alles geschnitten werden muss. Und es gehört ja auch Fleisch dazu. Ich weiß nicht, was daran so viel einfacher ist. Im Moment jedenfalls nicht. Ist es mehr so die Freude am Kochen und nachher am Essen oder das Zusammensein hier mit vielen anderen Leuten? Ich würde sagen, beides spielt eine Rolle, ja. Wenn ich nicht gerne mit anderen Leuten zusammen sein würde, würde ich lieber alleine zu Hause kochen, mir das Kochbuch holen. Also ich würde sagen, beides, ja. Ich koche nun mal gerne und ich bin gerne mit Leuten zusammen. Wie kommt man denn als Mann zum Gruppenkochen? Kochen können Sie doch auch zu Hause lernen, oder? Ja, zu Hause habe ich es noch nie versucht. Aber hier im Kollektiv, vielleicht klappt es dann. So, und was machen Sie jetzt? Jetzt schneiden wir weiter den Obstsalat. Ja. Und zwar nehmen wir Äpfel, Apfelsinen, Zwiebeln, was man bei uns nicht kennt, und auch saure Gurken da rein. Mhm. Ja, und jetzt weiß ich, jetzt wird es gemischt. Ja. Ich kenne das Rezept auch weiter nicht. Wir machen das in Gemeinschaftsarbeit. Ja, ja, ja. Ich habe noch nie hier gekocht. Ja, ja, hier. Ja, ja. Aber einmal muss man hier mal anfangen. Ja. Ja. Und was erwarten Sie sich davon? Eine Bereicherung meiner Küche, also meiner privaten Küche. Und so in der Gemeinschaft ist ja auch ganz schön, wenn man so in der Gemeinschaft mal was zusammen kocht und dann zusammen isst. Ja, wenn ich ehrlich sein soll, da hat meine Frau mich dabei gekriegt. Ich mache jetzt meinen ersten Küchenkursus. Sie haben sonst noch nie gekocht. Nö, nee, also Gemüse noch nicht bis jetzt, aber macht mir Spaß, mal da mitzumachen. Ich bin zum zweiten Mal hier und ich habe sowas auch schon selbst mal mit Schülern dann auch durchprobiert. Ich unterrichte Erdkunde und bin von daher mit dem Themenkomplex Dritte Welt so ein bisschen beschäftigt. Ach so. Ich meine, man kann durch solch ein Essen ein bisschen ein Gefühl für fremde Kulturen bekommen und solch ein Essen als Abschluss eines Oberstufenkurses zum Beispiel, das rundet vielleicht den Themenkomplex Dritte Welt ein kleines bisschen ab. Hier, mein Nebenmann sagt gerade, zu Hause wird er das nicht machen. Oder? Ach ja, aber Sie machen das zu Hause. Ich mache das zu Hause auch nicht. Aber so, also wie gesagt, in der Gemeinschaft ist das doch ganz etwas anderes. Nicht? Und während sonst viele Köche den Brei verderben, macht das eigentlich hier Spaß, gemeinsam zu schneiden und Gewürze auszusuchen und zu kochen. Während die einen das Obst für den Salat klein schneiden, zerteilen andere Hühner. Harry Haas erklärt Näheres. Ich kenne mich in der Anatomie der Hühner nicht so aus. Aber Sie sehen, alles wird zerstückelt. Das ist wichtig für die ganze asiatische Küche. Sie haben schon unheimlich viel geschnitten, ja, und wahrscheinlich schon gesäubt oder gemeutert oder so. Das ist notwendig, weil in der asiatischen Küche, sowohl in der chinesischen als in der indischen oder zeilonesischen, das alles von den Gewürzen abhängt. Und die Gewürzen müssen, erst werden die Gewürze behandelt mit Zwiebeln. Und dann kommt Gemüse oder Fisch oder Fleisch rein und das muss zerstückelt sein, damit das richtig durchzogen wird. Also eine ganz andere Art, als wir haben. Deshalb wird das alles klein geschnitten und werden auch nochmal, wird das nochmal eingeritzt, damit das richtig gut hineingezogen wird beim Kochen. Herr Haas, können Sie vielleicht mal sagen, damit unsere Hörer auch eine Vorstellung davon bekommen, was die Damen und Herren, die sich hier an diesem Gruppenkochen beteiligen, nachher auch als Ergebnis essen werden, welches Gericht hier heute Abend zubereitet wird? Ja, dann oder welche Gerichte? Ja, dann ist für Sie auch interessant, dann wissen Sie auch, wie das komponiert ist. Wir haben absichtlich das Essen, das Menü so gestaltet, dass darin die hohe Kunst der asiatischen Küche irgendwie zum Ausdruck kommt. In Asien findet man, dass man sowohl im Leben als auch beim Essen zu einer Harmonie der Gegensätze kommen muss. Also nicht alles scharf oder alles süß, aber süß und scharf mal zusammen und das auch mal überbrücken. Und so haben wir ein scharfes Curry, Huhncurry gemacht, oder das wird jetzt gemacht, wo richtig das durchzogen wird. Und wir werden wahrscheinlich, wenn es geht, zwei machen. Also ein ganz scharfes für die Liebhaber und ein mildes für die Sterblinge. Ja. Und dazwischen, ein Zwischenstück, das ist Gemüse, das ist Lauch in diesem Fall. Und Tanna. Tanna ist dann was Birmanisches, aber auch in derselben Richtung. Also das Gemüse, das hängt dazwischen. Das hat was Scharfes, das hat Pfiff. Das ist aber nicht so ganz scharf. Und dann machen wir was ganz Kühles, was Sie da unten gemacht haben, Obstsalat. Das ist Äpfel und Apfelsinen und Zwiebeln mit ein wenig Pfiff. Die Zwiebeln geben auch ein wenig Pfiff dazu. So dass, wenn man isst, ich werde das später vor dem Essen noch erklären, wie man das isst, dass man richtig eine Art Symphonie macht. Mal was Pikantes, mal was Kühles und wenn die Zunge brennt, dann tut man wieder was Kühles dazu und so geht es dann weiter, sodass man sich auch selber sehr schön beschäftigen kann bei dem Ganzen. Und welche Getränke wird es dazu geben oder gibt es Wasser in der Heimat dieser Gerichte dazu? Wasser, in den Ländern gibt es noch gutes Wasser. Gewürze, so sagt Harry Haas, muss man vor allem gut riechen lassen. Im Flur vor der Küche steht ein Tisch, auf dem die Gewürze zur Ansicht und zum Riechen hingelegt sind. Man sieht auch diejenigen Gewürze, die von der katholischen Jugend und der bischöflichen Aktion Miserior verkauft werden. Beide Organisationen haben 1977 nach einer Idee von Harry Haas ein Gewürz- und Kochbüchlein mit Anregungen zum Thema Anders Leben herausgebracht. In dieser Gewürzfibel findet man natürlich auch Rezepte. Worum aber geht es letztlich? Ein kurzes Zitat aus dem Kochbüchlein. Junge Christen fangen an, angesichts der allgemeinen Gleichgültigkeit der Armen der Welt gegenüber einen neuen Lebensstil zu suchen, durch ein Miteinanderteilen eine menschlichere Welt zu gestalten, durch kleine Schritte der Welt eine Hoffnung zu geben. Dieses Büchlein will am Beispiel von Gewürzen ein bescheidener Träger dieser Botschaft sein, will sie ermuntern, den anderen zu sehen, zu verstehen, zu ermutigen. Nur so wird ein Überleben aller möglich sein. Den anderen verstehen. Diese Absicht verfolgt Harry Haas auch mit dem Gruppenkochen. Wir haben also in der Kolonialzeit, die Kolonialgeschichte hat ja mit Gewürzhandel angefangen, haben wir die scharfe Gewürze genommen und die süßen. Und wir haben die mittlere, die Harmonie zustande bringen. Die Basis haben wir nicht gepackt irgendwie. Ich glaube, das ist ein Indizium, ist irgendwie von unserer Hektik. Damals waren wir schon ziemlich hektisch. Wir haben geschnappt. was da war. Wir haben nie die Leute befragt, was macht ihr damit eigentlich, wie tut ihr das? Um Ihnen das zu illustrieren, als Niederländer haben wir haben die Indonesier nie befragt, wie die eigentlich kochen. Es hat nie indonesische Restaurants gegeben, bis an die Unabhängigkeit Indonesiens. Komisch, ja? Aber das ist nicht komisch. Erst nachdem wir uns als Partner treffen konnten, wollten wir auch was von den anderen übernehmen. Während wir vorher, als wir die Herrscher waren, haben wir das rausgepickt als Beute, ich sage es mal ganz grob, ja, als Beute, was wir glaubten, was uns passte. Und wir fanden das, ich glaube, wahrscheinlich zu primitiv und zu niedrig, um mal zu hören, was die eigentlich machten. Aber ich glaube, dass ich durch diese kleine Einführung Ihnen schon klar gemacht habe, das steckt 1000 Jahre oder ein paar tausend Jahre Weisheit dahinter. Und es wäre für uns interessant, gerade in dieser Zeit, um mal die Asiaten zu befragen und sagen, was macht ihr damit, was steckt da eigentlich hinter? Nachdem die Teilnehmer des Gruppenkochens erfahren haben, dass sie als Europäer durch asiatische Gewürze und durch das Nachdenken darüber sozusagen Entwicklungshilfe für ein menschlicheres Leben bekommen können, folgt die Gewürzzeremonie, bei der alle riechen müssen. Ingwerwurzel. Die man hier nicht so gut bekommen kann. Es gibt hier Ingwerpulver selbstverständlich. Ja. Dann haben wir auch Dinge, die man praktisch in Deutschland in den Läden nicht bekommen kann. Gelbwurzelpulver, ja, was man in Indien Safran kennt. Ist ja aber was anderes als der deutsche Safran, ja, der den Kuchengel, ja, macht. Ja. Koriander. Ja. Koriander ist ein Gewürz, was in den altdeutschen Gebieten bekannt war. Schlesien, im Bayerischen Wald. Und zwar da tut man das in Brot und ins Fleisch. Ja, das riecht sehr, sehr stark. Das riecht sehr. Ja, ist sehr stark, aber ist sehr sanft. Gelbwurzel, ja, Koriander und Kreuzkümmel sind die Basisgewürze für die indische Küche. Und das sind genau die Gewürze, die gut sind für den Magen. Beruhigt den Magen, ja, und ja, ist gut für das Gedärm, ja, und so. Ja. Und das sind die Dinge, die man in der Kolonialzeit nicht mitgenommen hat, aus irgendwelchen Gründen. Man hat sich die schärfe Dinge an Land gezogen und die süßen. Und die Harmonie machen zwischen den beiden, die mittleren, ja, Sachen, und die den Magen beruhigen, ja, die hat man liegen lassen. Ja. Merkwürdig. Wir behaupten immer, dass unser Kochbuch ein meditativ-politisches Kochbuch ist. Meditativ in dem Sinn, dass man wieder genießen kann, dass man Dinge andächtig behandelt, dass man sich selber auch andächtig behandelt und sich selber auch liebt, was man so hier, ja, in diesen Ländern eigentlich nicht tun darf. Ja, ja. Und zu gleicher Zeit ist das auch eine Aktion der Sympathie für fremde Völker, von denen wir immer denken, die hätten so komische Gerüche und das Essen wäre so komisch. Und wir entdecken jetzt, dass das ganz weise Leute sind, die genau wissen, was der Körper braucht und die auch richtig genießen können. Und das wollen wir eigentlich vermitteln als eine Gabe aus der dritten Welt. Also nicht Elend und Mitleid und so, sondern richtig ein Austausch auf kulturellem Gebiet. In der Küche wird das Gericht nun gewürzt. Langsam wird es fertig. Schließlich gehen alle wieder in den großen Saal, der inzwischen zum Essen hergerichtet ist. Hühnerfleisch, Salate, Gemüse und Trinkwasser werden hereingetragen. Alle nehmen Platz und Harry Haas beginnt seine Einführung in die asiatische Esskultur. In Asien isst man anders. Sie wissen, dass in der Hälfte Asiens die Leute mit Stäbchen essen. Ja, Japaner, Koreaner, Vietnamesen, was gibt es da noch? Chinesen, selbstverständlich. Ja. Also Chinesen, Japaner, Vietnamesen. Und die andere Hälfte, das fängt also schon in Nordafrika eigentlich an. Und Pakistani, Inder, Leute in Bangladesch, Indonesien, Kambodscha, Laos, essen mit den Fingern. Und das ist nicht, weil die Leute kein Geld haben, um Instrumente zu kaufen, so aus Metall oder so, oder dass sie das nie gelernt haben, sondern da steckt was ganz anderes dahinter. Auch das habe ich eigentlich nie in einem Buch gefunden als Erklärung. Nur eine Beschreibung, dass es so ist, aber was dahinter steckt, ist mir auch nie klar geworden, bis wir so mit diesen Kochgeschichten anfingen. Und man könnte es am besten, das ist eine ganz praktische Sache. Wenn Sie einen Löffel nehmen, ist eine kleine Spate. Ja, praktisch. Und damit können Sie nur schäufeln. Also damit können Sie nicht so ganz raffiniert, Sie können es später mal versuchen, so jedes Häppchen kombinieren. Und deshalb essen die Inder und so weiter mit Fingerspitzen. Wir haben also sehr viel Fingerspitzengefühl. Und die Chinesen haben sogar die Finger verlängert. Ja, und haben mit Stäbchen die Finger länger gemacht, sodass man unheimlich gut picken kann. Also ein sehr kontemplatives Essen. Man sieht sich die Dinge erstmal an. Man hat, die Augen haben schon etwas davon. Und die Finger sind sofort dabei. Man tut den Reis in der Mitte. Und der Reis soll auch nicht bedeckt werden. Das ist jetzt kein absolutes Gesetz, bitte, ja. Aber so allgemein, also nicht Reis und dann Gulasch rüber und dann nochmal Ketchup, wissen Sie, wie das so geht. Sondern der Reis soll Reis bleiben und man isst, das ist jetzt sehr wichtig, dass Sie sich das vermerken, man isst sowohl Gemüse als Fleisch, als was es sonst gibt, als Zutat zum Reis. Also man operiert vom Reis immer, man nimmt immer Reis mit etwas von dem anderen. Das ist also ein ganz anderes Essen, deshalb braucht man auch nicht so große Mengen an Fisch oder Fleisch zum Beispiel. Da kann man mit ganz kleinen Mengen auskommen, weil es eigentlich Zutat zum Reis ist. Und man, oh, ich muss mir was auf den Teller tun. Und man operiert wie Hubschrauber, ja, kommt wie Hubschrauber runter mit allen fünf Fingern und macht mit den Spitzen der Finger vorne ein Häppchen. Das geht ganz einfach, weil der Reis immer etwas zusammenklebt. Und macht mit dem Reis und etwas anderem ein kleines Häppchen vorne. Also nicht kneten oder so, sondern so locker zusammenhalten. Und gibt dann die Hand um, sodass man, und hält die vier Finger vorne zusammen wie ein Löffel. Ich habe so einen eigenen Löffel. Also ich mache so ein Häppchen, ich kippe die Hand um. Das liegt dann vorne auf den Fingern. Ich mache den Daumen frei, das ist wesentlich. Und schiebe dann mit dem Daumen das in den Mund. Können Sie mal versuchen. Vorbereitung und Kochen hatten etwa eine Stunde gedauert. Ebenso lang wird nun gegessen. Anschließend helfen alle beim Abräumen und Spülen. Auf dem Weg zur Küche spricht Harry Haas eine Frau an, die schon einmal an einem solchen Gruppenkochen mit ihm teilgenommen hatte. Sie wollten mir noch was erzählen. Ja, wir haben also neulich zu Hause Geburtstag gefeiert und haben indonesisch gegessen, so wie wir das mit Ihnen hier gemacht haben. Dann habe ich das zunächst mit den Fingern gemacht und dann hat mir das sehr gut geschmeckt und dann musste ich irgendwo hin, ich weiß nicht mehr was, musste etwas holen, habe mir die Hände gewaschen und habe dann gedacht, ach, jetzt esse ich also den Rest mit Besteck weiter. Und auf einmal habe ich ganz verblüfft festgestellt, es schmeckte anders. Ja, weshalb? Ja, ich weiß es nicht. Ich nehme an, dass es irgendwie damit zusammenhängt, dass man dass man Reis und Gemüse und Fleisch nicht mehr so schön untereinander mischen kann. Das schöne war das, Kompositionen, ja, machen. Genau, ja. Das war so mein Eindruck. Ich vermute, dass es noch was mehr ist. Ich sage das eigentlich nicht so gerne, weil das so schön sich anhört. Aber ich glaube, dass wenn ich mit dem Körper schon anfasse, was doch zum Körper geht, ja, dass der Verdauungsprozess schon da, ja, ist. Dass und es auch das Genießen. Inneren Kontakt schon hat. Ist klar. Mhm. Ist ja eine gewisse Distanz, ja, die ich einbaue. Ja. Und Metall oder Holz, ja, zwischen, ja, mir und dem, was ich doch, ja, schon zum Körper bringe. Ich glaube, dass es richtig sehr mit dem Genießen und so zusammenhängt. Scheint mir jedenfalls. Ich habe dieselbe Erfahrung, ja, klar. Man kann, wenn man in Ceylon oder Indien eingeladen ist, in westlich erzogenen Familien, die tun selbstverständlich Geschirr auf dem Tisch. Mhm. Und können das auch hantieren, genauso oder besser wie wir. Und wenn man dann sagt, ja, man möchte das eigentlich auch gerne mit den Fingern essen, sind die unheimlich froh, dann geht das Geschirr schon sofort weg und dann, ja, ist man, dann gibt es eine ganz andere Atmosphäre, ja, unter den Menschen auch. Es, ja, hat auch ein kommunikatives, ja, Element in sich, dass man gemeinsam so richtig ohne Umwege, ja, vielleicht Dinge machen, habe ich den Eindruck. Es ist kurz vor 11, das Geschirr ist gespült, die ersten Gäste verabschieden sich. Sie sagen, es wäre schön, wenn bald wieder so ein Gruppenkochen stattfinden könnte. Wir fragen einige von ihnen, wie ihnen der Abend gefallen hat. Ja, es war mal etwas anderes, als wir sonst machen, nicht? ganz andere Gerichte. Obwohl das meiste bloß einheimischen Zutaten war, das fand ich so gut, dass man also nicht wie sonst immer im China-Restaurant fremdes Gemüse bekommt, sondern einheimisches Gemüse nur mit anderen Gewürzen angerichtet und auch auf eine ganz andere Weise gegessen. Es hätte ja keinen Sinn, wenn wir einfach einen neuen Lebensstil machen, aber dann uns von fernen Ländern für teures Geld Gemüse kommen lassen müssen. Wir müssen ja sehen, dass wir also das eigene mit kleinen fremden Zutaten verbinden. Und irgendwie war ich davon ganz angetan. Können Sie sich vorstellen, dass Sie so etwas mit Freunden, Bekannten und so weiter mal zu Hause machen würden? Wir werden es wahrscheinlich mal probieren. Ja, erst mal in der Familie und dann vielleicht mal Freunde einladen. Mit jedem können wir es sicher nicht machen. Also ich habe sicher eine Reihe von Bekannten, Kollegen, die lieben so ein deftiges Schnitzel, nicht? Aber ich glaube, es gibt auch einige dabei, die es auch mal probieren würden. Haben Sie auch mit den Fingern gegessen? Ich habe es mal probiert, ja, aber ich habe es nicht durchgehalten. Das war mir zu ungewohnt irgendwo. Klingt hochtrabend, das gesellschaftliche Ereignis, ist die Gesellschaft, die Gruppe. Ja. Die wirklich fasziniert, dass aus völlig fremde Leute bei dieser Zubereitung und Essen doch irgendwie Gemeinschaft wird. Außerdem versuche ich immer noch selber mit Freunden dieses umzusetzen. Und ich habe noch nicht die richtige Gelegenheit gehabt und hoffe, heute Abend ein bisschen mehr Mut zu kriegen. Was heißt Mut zu kriegen? Wenn wir essen, dann ist es viel zu viel Essen. Das ist kein Ereignis mehr. Und wenn man Besuch hat und isst, aber es ist nicht das, was hier getan wird. Und doch, ich war sehr überrascht. Angenehm überhaupt. Vor allen Dingen das mit den Fingern zu essen, das ist ja noch ganz was Neues für uns. Sie haben mit den Fingern. Ich habe nur mit den Fingern gegessen. Man hat mehr davon, länger was. Ich kann mir vorstellen, in der Zeit, ich meine, es war doch mindestens eine halbe Stunde, das auch gedauert, das Essen. Ja, noch etwas länger, ja. Vielleicht sogar noch etwas länger. Ich meine, wenn man ein bisschen mit der Gabel, beziehungsweise nur mit der Gabel gegessen hätte, ich glaube, dann hätte man es auch vielleicht in 10 oder 4 Stunden rein schaufeln können, im wahrsten Sinne, dass man das jetzt. Können Sie sich vorstellen, dass Sie ein solches Essen mit Freunden, Bekannten auch zu Hause mal ausprobieren? Doch ja. Das ist ein ganz anderer Rahmen. Doch, es käme ein ganz anderes Gespräch auf als beim normalen. Doch, da bin ich von überzeugt. Sicher ein angenehmer, herzhafter Abend. Aber Harry Haas will ja nicht nur kochen und Lebensfreude schenken, sondern er will auch anregen, Verständnis wecken, vor allem für die Menschen in der dritten Welt. Zum Schluss deshalb die Frage, Herr Maas, was bleibt denn eigentlich? Ist es mehr als ein flüchtiger Eindruck, mehr als eine nette Erinnerung? Wenn man dann zum zweiten Mal kommt oder man trifft Leute davon, dann spürt man, dass die reflektiert haben, dass die auch besser die Verbindung zwischen Problemen in der dritten Welt und in dieser Welt gefunden haben und nicht mehr so schwarz-weiß denken. Nicht denken die da und wir hier. Da ist viel mehr Verzahnung gekommen, habe ich den Eindruck. Ein sehr gutes Beispiel, und das erlebe ich sehr, sehr oft, sodass es fast Regel geworden ist, ist, wenn man zum Beispiel über dieses Kochen, dass man ohne Aggressionen jetzt, ohne große Thesen, dass man in der Praxis mal zeigt, wie die Dinge laufen. Das bringt zum Beispiel eine Reihe von Männern, die eigentlich glauben, das ist auch die Unsicherheit, dass sie nicht kochen können. Und so hilft die über die Schwelle hinweg. Und ich kenne eine Reihe von Fällen, wo Männer zu kochen angefangen haben. Das hat aber nicht nur mit Kochen zu tun, das hat mit ihrem anderen Verhältnis, mit ihrer Frau zu tun. Bei den Frauen ist das dann so, dass die endlich mal jemand in die Küche reinlassen. Die haben die Neigung, um sich auf diese Rolle festzubeißen. Und wenn man mit solchen Leuten dann über Verhältnis zwischen reiche Länder und arme Länder sieht oder zwischen Abendland und dem Orient und denen klar machen kann, dass das Ähnliche Beziehungen sind irgendwie, dann hat man plötzlich eine ganz andere Perspektive. Im dritten Programm des Norddeutschen Rundfunks hörten Sie die Sendung Herzhafte Mahlzeit. Peter Hertel und Alfred Pfaffenhaus schilderten ein nicht nur kulinarisches Gruppenkochen. Und zum Schluss noch ein Hinweis, meine Damen und Herren. Die Broschüre Herzhafte Mahlzeit von Harry Maas und Eileen Kandapuma ist erhältlich zum Preis von 6,50 Mark bei der Beratungsstelle für Gestaltung in Frankfurt am Main 50, Eschersheimer Landstraße 565.